Traf die Leute und träumt fein stille Sense, man sieht zu. Er versammelt seine Heere, gibt am Morgen seinen Gruß. Wolkenschlösser lässt er euch bauen, Sensemann ist froh. Er bereitet dann erst Sorgen, wenn die Nacht einmal vorbei. Unser Paradies soll in den Wolken liegen, Sensemann stimmt zu. Seine Reiche hier auf Erden, keine Schlösser in der Luft. Sensemann sieht zu, Sensemann bist du. Sensemann ist Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann. Von Reichtum und Glück, er lässt dich arbeiten, von morgens bis abends für sich. Nur für sich, sein Reichtum ist kein Traum, er will immer mehr und mehr und mehr. Seine Heere stehen bereit, sein Glück zu verteidigen, die Soldaten, die schießen. Morgens bis abends hier, überall. Die Kanonen, die donnern immer stärker. immer lauter und lauter und lauter und lauter und lauter. Dein Traum zerplatzt endgültig, dein Schloss ist zerstört. Du schreist um Hilfe, zu spät, zu spät. Er hat dich geweckt, er hat dich, er hat, er. Oder du ihn, oder du, und du, du da. Hey, du da, nimm ihn doch, den Sensemann, nimm ihn, Mann, schieß selber. Schieß ihn um den Scheißer, weck doch du ihn, nimm ihn, Mann. Send ihn um, Sensemann, send um den Sensemann. Sensemann, send um den Sensemann, send um den Sensemann, send um den Sensemann, send um den Sensemann, send um den Sensemann, send um den Sensemann, send um den Sensemann. Doch selber, schieß ihn um den Scheißer, weck doch du ihn, nimm ihn, Mann, send ihn um, Sense, Sense, Sensemann, send um den Sensemann, Sense, Sense, Sensemann, send um den Sensemann, Sense, Sense, Sensemann, send um den Sensemann. Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann, Sensemann,